Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Tja, Freunde, das macht mich an. So heißt unser Thema heute Nacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich frage euch, was macht euch an? Sind es vielleicht schöne, nackte Männerbeine, die man so draußen im Straßengetümmel sehen kann? Sind es bestimmte Gerüche oder ist es vielleicht die Leberwurst mit Nutella? Oder sind es Ohren, vielleicht Ohren oder bestimmte Geräusche oder sind es Turnschuhe? Weiß der Geier. Wenn ihr Lust habt, es mir zu erzählen, dann ruft an unter 0130 2911 oder ihr faxt unter 0130 11 51 22 oder ihr mailt uns unter 1live, klein und zusammengeschrieben, @wdr.de. Mareike, 15 Jahre, ist am Telefon. Ja, hallo. Hallo Mareike, was macht dich an? Ja, mich machen total Knutschflecke an. Ja. Knutschflecke. Ja. Aha. Das ist meine große Leidenschaft. Also die auch die gemacht zu bekommen oder? Ja, sicher, das vor allen Dingen gemacht zu bekommen und auch vor allen Dingen, wenn ich machen darf. Wenn du machen darfst. Ja, das hat auch vor so einem halben Jahr hat das ungefähr angefangen. Da war ich bei einer Freundin auf dem Geburtstag eingeladen, die ist 18 geworden und so. Und dann gab es natürlich auch was zu trinken und so. Mhm. Und dann ging das so langsam rum. Ja, und dann habe ich das so ein bisschen geübt. Wie geübt? Mit wem? Ja, erst mit meiner Freundin. Wie, wirklich? Mit deiner Freundin Knutschflecke ja, machen würdest? Ja, klar. Das ist ja gerade auch in dem Alltag. Da machen wir uns ja auch nicht so viel ja, aus. Ja, ja. Und dann auch, dann ging es auch nachher dann halt bei den Jungs rum und so. Und seit da halt ist das meine große Leidenschaft, dass ich halt total gerne Knutschflecke habe und auch gerne mache. Wo hast du sie am liebsten? Also am liebsten so in der Gegend von der Halsschlagader und halt so ins Dekolleté runter und so. Ja. Und machst du sie dort auch am liebsten, also bei Jungs? Ja, auf jeden Fall. Ja. Was gefällt dir so gut daran? Irgendwie ist es ja auch nicht so der Knaller. Da nuckelt man dann irgendwie am Hals rum und saugt und saugt und. Nee, ich finde das total, ich kann das auch nicht so erklären. Das ist vielleicht so eine Macke von mir, aber ich finde das halt total geil, finde ich das. Also ist es so weit, dass sich das dann auch körperlich erregt? Geht das so weit? Doch, ja, in dem Augenblick gerade, ja. Ja. Ist es dir peinlich, wenn hinterher dann der Mathematiklehrer so an dir vorbeischreitet und guckt auf deinen Hals und. Er sieht das dann? Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich finde das immer total klasse, wenn mich dann halt die Leute darauf ansprechen und so. Ist dann immer auch total lustig. Dann sagen sie, ach, wären gerade die Jungs und so interessant. Und zu Hause auch kein Problem mit den Eltern? Ach Gott, um Gottes Willen, da sind die ganz offen so. Also Mareike wird angemacht von Knutschflecken. Ja, total. Hast du im Moment einen Freund? Im Moment nicht, nee. Dann wünsche ich dir schnell einen Freund, damit ihr euch ganz viele Knutschflecke machen könnt. Ja. Und vielleicht auch noch woanders als nur am Hals. Ja, das denke ich auch. Da gibt es ja noch viel zu erkunden und zu entdecken. Ja. Da gibt es schon noch schöne Stellen. Ja. Mareike, danke für den Anruf. Ja, warte mal eben. Hi. Ich habe hier gerade ein nervöses Hemd neben mir sitzen, das ist meine Schwester. Und die ist ein riesengroßer Fan von dir und von der soll ich dich ganz herzlich grüßen. Wie heißt sie? Jenny. Jenny. Ich habe dir auch letztens einen Brief geschrieben, dass die bald Geburtstag hatten, dass du eine Widmung ins Buch schreiben sollst. Und das haben wir bestimmt dann auch schon erledigt. Ja, das habe ich ja auch schon. Hast du schon. Und die hat sich da habe ich zwar noch nicht gezeigt, aber sie hat sich halt total darüber schon gefreut. Hallo Jenny. Schöne Grüße und alles Gute. Ja, sie zeigt jetzt gerade das Peace-Zeichen zum Fernsehen, die ist total nervös, ich war besser als ich. Ihr Süßen, macht's gut. Ciao. Ja, okay. Tschüss. wen haben wir jetzt? Dirk. Ja, Dirk, schönen Abend, Domian. Ja, 23 bist du. Ja, genau. Und ich mache auch irgendwas an. Ja, also mich machen rote Haare an. Rote Haare? Ja. Rote Haare von Frauen? Von Frauen. Warum? Ja, ich habe mal eine Frau also mit roten Haaren gesehen, die hatte so einen Wuschelkopf gehabt und ja, und die haben mich total angemacht, ne? Wie weit geht denn dieses Anmachen? Ist das so ein Gefallen oder steckt da mehr hinter? Ich vermute eher mehr. Also das kann man schwer erklären. Ne? Also, was geht denn in dir ab? Du gehst über die Straße und siehst ein nettes junges Mädel mit einem wuscheligen roten Kopfhaar. Ja. Was ist dann? Du lachst jetzt natürlich vielleicht ein bisschen. Nein. Das ist natürlich ungewohnt überhaupt, sagen wir mal, erstmal über den Fernseher zu sprechen. Ne? Mhm. Aber rote Haare, die hören mich praktisch schon so knappe 2 Jahre an. Ja, sag mir mal, was in dir abgeht, wenn du ein solches Mädel siehst. Ja, ein bisschen erregt, ne? Mehr oder weniger, ne? Schon dann auch sofort? Ja, also nicht sofort, aber nach länger hingucke. Ja, also das ist dann doch schon so stark, dass du ganz gerne mit dieser Frau dann auch in Kontakt kämst. Wenn ich auf ihr zugehen würde, vielleicht. Ja. Ist es so, dass dich deshalb, weil du so interessiert bist an roten Haaren, gar keine anderen Frauen, also die andere Haarfarben haben, interessieren? Ich sag mal, natürlich, wenn jetzt eine Blonde käme, würde ich auch nichts sagen, ne? Aber ja. Die roten Haare, die sind, ich weiß nicht, irgendwie Anziehungskraft. Ja. Das kann man auch schlecht erklären, ne? Irgendwann sagt man, ich stehe einfach drauf und mir gefällt's und mich regt es auf und so ist es dann halt auch, ne? Ja, so ungefähr wird da wohl laufen, ne? Ja. 2 Jahre, sagst du, geht das schon so? Knappe zwei Jahre. Wahrscheinlich wird es jetzt dein ganzes Leben lang so bleiben. Mhm. Dirk steht auf rothaarige Frauen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt eine Freundin kriegen würde, die auch vielleicht blonde Haare hätte. Oder dann guckst du sowieso immer noch den Rothaarigen hinterher, wie ich dich kenne. Wahrscheinlich. Du kennst mich ja nicht, was ist das für Problem jetzt? Doch, hier? Ich hab schon alles erkannt jetzt, aufgrund des kurzen Gespräches. Lieber Dirk, viele rothaarige Frauen wünsche ich dir. Mach's gut. Ernst? Ja. Trotzdem, aber eins muss ich dir lassen. Ne? Ja. Deine Sendung ist toll, ne? Und auch an deinem Team. Alles Gute. Und, danke. Vor allen Dingen die Psychologen. Jetzt habe ich es aber. Die Psychologen natürlich auch alles Gute, ne? Herzlichen Dank, ich werde es weitergeben. Tschüss, und Dirk. Und an allen Gästen. Ja, okay, ciao. Ciao, ciao. Ich habe heute einen Frosch im Hals. Peter, 31, hallo. Hallo? Ja. Peter. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ja, schön mal in deiner Sendung zu sein, ja. Das macht mich an, heißt das Thema. Ja. Nun bin ich gespannt, was dich anmacht. Leder. Leder? Mhm. Du bist ein Lederfetischist. Ja, auch. Inwiefern macht dich Leder an? Also einmal die Ausstrahlung, die hinter dem Leder verborgen ist, die Körperformen, die betont werden, beziehungsweise Körperformen, die auch verdeckt werden, das macht also Neugierde, hebt Neugierde hervor und also findest kommt auch der Geruch, der von Leder ausströmt, ja. Der kann also durchaus antörnend sein und dann auch Fantasien wecken. Mhm. Also dich macht es an, wenn ein Mensch ziemlich oder ganz in Leder gekleidet ist. Ja, durchaus, ja. Aber da kommt natürlich immer auch drauf an, was von der Lederkombination oder welche Farbmotive oder wie auch immer da eine Rolle spielen. Farbe ist das meistens nicht mehr. Ist das, sind das so ganz normale Kleidungsstücke oder stehst du schon auf diese Accessoires, die man dann halt auch extra für diverse Sexspiele sich kaufen kann? Die auch, aber das können auch durchaus die normale Lederjacke und die Lederhose sein und vor allen Dingen auch die Chaps. Die Chaps? Ja. Was ist das? Das sind die Hosen, die die Motorradfahrer anhaben. Ja. Wenn sie also zum Beispiel eine Jeanshose anhaben und die Hose nochmal drüber ziehen, um entsprechend gut auszusehen. Das sind aber vor allen Dingen auch die Cowboys zum Beispiel bei der Marlboro-Werbung. Ah, ja. Ich gehe deine Rechte in der Annahme, dass du schwul bist. Ja. Ja, das dachte ich mir schon. Das sind dann diese Hosen, wo vorne und hinten so die Jeans rausguckt, ne? Ja, genau. Ja. Das macht dich an. Ja. Verkehrst du in so Lederkreisen auch, in der Lederszene? Ja. Ist das bei dir dann auch so, dass du, wenn du dann ausgehst, um auszugehen, dich dann in diese Uniform wirfst, quasi? Uniform, ja. Ja, ich sag jetzt mal so Uniform, also in diese ganzen Lederkreisen. Die steht gemischt. Aber die anderen Sachen, die können Uniform sein, die können aber auch einfach gut getragen. Hast du auch gerne Sex mit Männern, die so gewisse Lederteile noch anhaben im Bett? Ja, durchaus. Welche Lederteile sollten sie anhaben? Ja, durchaus auch Chaps. Ja. Das können auch der Harness sein. Was ist das? Erklär es uns. Ist ein erfahrener Mensch. Ja. Das ist eine eine Begürtelung des Körpers, die entsprechend zum Beispiel um den Brustkorb gehen, hinten über den Rücken, durch den Arsch, um es mal so auszudrücken, nach vorne rüber und wieder verbunden sind. Das also ist quasi wie so ein Geschirr, ne? Ja, genau. Ja. Oder dann auch entsprechend in Sling. Das ist also die Sache, wo die Ketten an der Decke hängen, 4 Stück, und derjenige welche legt sich drauf und kann dann entsprechend beglückt werden. Ja, und er muss dann aber auch in Leder sein, ne? Ja, muss in Leder sein, aber die Stimmung, die dabei ist, oder wenn ich es entsprechend anhabe, die macht es dann auch. Also es geht dann aber auch schon so in Richtung Sadomaso. So ein bisschen? Es wird nicht so extrem ausgelebt. Mhm. Es wird nicht so extrem ausgelebt, das kann man nicht sagen. Wie hast du das für dich entdeckt? Wann hast du zum ersten Mal bemerkt, mich macht Leder an? Also insgesamt muss das schon auch in der Kindheit stattgefunden haben, dieses Gucken, je nachdem die Körperform entsprechend rüberkommen, überhaupt. Und man ist als Kind ja irgendwo auch in der Lederhose aufgewachsen. Mhm. Ja, auch ich trug eine, allerdings nicht so gerne damals. Das war so eine halbe, weißt du, so eine bayerische Lederhose. Kniebund. Kniebundhose, ganz genau. Ja. Die war dann ganz speckig und, also mich hat es damals nicht angetörnt, aber dich schon damals? Ja, das Antörnen, das hat sich dann allmählich ergeben, aber das ist vielleicht ein Wegbegleiter, wo man danach im Grunde genommen aber schon in den Bereich der Motorradfahrer oder der Rockgruppen, die entsprechend damit aufgetreten sind. Geht es bei dir auch bis hin zu, so Lederstiefel, dass du auch auf Stiefel stehst, auf besonders, weiß ich jetzt, sehr bullige Stiefelformen? Ja, die Stiefelformen, die Polizisten der Highway Patrol in San Francisco oder Amerika anhaben oder auch durchaus die Biker-Stiefel mit den Metallringen an der Seite zum Beispiel, die... Also wenn du in Kalifornien bist oder wärst und ein Polizist dir begegnet, dann hast du keinen Respekt vor dem Polizisten, sondern er macht dich scharf, wenn du ihn so siehst in voller Montur. Ja, durchaus. Kann man ja, so sagen. Kann man so sagen. Ja. Ist das bei dir so, dass du, wenn du eine Beziehung hast, dass das nur funktioniert, wenn du einen Burschen kennenlernst, der genauso gepolt ist, oder kannst du im Prinzip auch darauf verzichten? Ja, ich kann auch darauf verzichten. Es findet ja im Grunde bei Kommunikation auch mit anderen Männern statt. Und daher soll man sich auch nicht zu viel vormachen. Mhm. Visionen sind gut und dürfen auch weiter gesponnen werden, aber man steigert sich vielleicht sonst zu sehr rein und macht sich da auch selbst was kaputt. Genau, ja. Es gibt ja auch, habe ich mal irgendwo gesehen, Schwanzhalter aus Leder, ne? Gibt's das? Ja, ja. Benutzt du sowas auch? Ja, ich habe sowas Ähnliches. Und was macht man damit? Wie macht man das, wenn ich mal so indiskret fragen darf? Ja, im Grunde genommen kann man damit die ganze Sache noch etwas weiter betonen. Mhm. Und es ist schon fast gar keine Kunst mehr, dann selber noch erregt zu sein. Das bringt das schon selbst mit sich. Mhm. Wenn man das alles anlegt. Ja, ja. Ja, ja, Peter, interessant. Peter macht Leder an. Aber die Stadt, in der du ja die Sendung ausstrahlst, ist ja bekannt dafür, da auch entsprechend tätig sein zu können. Das kann man so sagen, ja. Und es gibt eine eigene Lederszene. Da ist dir mit Sicherheit auch schon das ein oder andere begegnet und das macht dich auch an. Nee, mich macht das nicht so an. Ich finde das interessant. Ich war auch schon in der einen oder anderen Lederkneipenszene hier in Köln. Aber es törnt mich sexuell nicht an. Ich finde das so ganz lustig und hübsch anzusehen, aber es macht mich nicht geil oder so. Ja, Fantasie ist auch viel. Das ist auch viel. Peter, danke für deinen Anruf. Okay, ciao. Danke auch. Tschüss. Dann. Tschüss, schönen Abend. Pascal, 18 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Pascal. Es geht darum, mich machen dicke Frauen an. Dicke Frauen? Ja, also was heißt dick? Die müssen richtig, richtig fett sein. Hast du heute Abend zufällig Wahre Liebe gesehen mit Lilo Wanders? Nee, habe ich nicht. Da wärst du auf deine Kosten gekommen. Wirklich? Ja, da war eine Prostituierte, die seit 20 Jahren im Geschäft ist, aber so, aber noch mehr. Oha. Da hättest du deinen Spaß gehabt. Oh, nee. Wie, oh nee? Oh, ich bin jetzt total down. Du bist down? Ja, weil, da hätte ich sehen müssen. Ja, die wiederholen das ja auch irgendwann nochmal. Ja. Erzähl mal ein bisschen davon. Nee, es geht jetzt darum. Meine Freundin, die ist eigentlich schon ziemlich korpulent, sag ich mal. Ja, wie korpulent ist die Freundin? Bitte? Wie korpulent ist sie, die Maße? Ja, meine Freundin, die ist 1,63 Meter groß und wiegt 105 Kilo. Ist schon ordentlich. Das ist schon jede Menge, sag ich mal. Aber ich stehe eigentlich Leimaus ziemlich oft Filme aus, die ich mit ihr zusammen ansehe. Die sind, also da sind wirklich richtig fette so, ne? Mhm. Und neulich hatte ich meine Gelegenheit gehabt, so eine Frau kennenzulernen, zwischen Bekannten. Mhm. Aber leider ist da nicht draus geworden, weil sie meinte wohl zu mir, weil ich sehe normal aus, also ich bin jetzt nicht dick oder sie. Und die sagte zu mir, ja, ich sollte mir doch welche Leute suchen, also jetzt auch auf meinem Niveau sind, weil ich hätte was Besseres verdient, als sowas Unästhetisches zu tun. Hat sie selbst gesagt über sich? Ja. Ja, sagt sie. Und du wärst bereit gewesen, deiner Freundin fremd zu gehen? Ja, sofort, weil ich bin schon seit bestimmt 3 Jahren hinter sowas hinterher und Das ist ja auch einfach nur scharf. Ist ja auch nicht so die feine englische Art, ne, wenn du eine Beziehung hast, aber das ist eigentlich erst ein anderes Thema. Ja. Du bist 18 Jahre erst alt. Ich bin 18 Jahre. Und hast schon so früh dieses, diese Leidenschaft, will ich mal sagen, entdeckt, dass du auf korpulente Frauen stehst. Ja, ich habe das mal so gesehen im Fernsehen. Ich denke, naja, das ist vielleicht auch mal was anderes. Und dann nach und nach kam das so, dass wir uns dann mal so Zeitschriften angesehen haben. So. Kannst du das erklären? Wie das kommt? Viele junge Männer oder Männer sagen ja, um Gottes Willen, ich will keine Dicken haben, so viel Gewabbel und Geschwabbel. Ne? So denken halt manche, aber das ist bei dir offensichtlich völlig anders. Ja, die strahlen irgendwie für mich so Geborgenheit und Wärme aus und so, finde ich. Und das ist halt der Reiz daran, was mich an den Frauen halt so anmacht. Ist das so stark, dass du gar keinem schlanken oder normal gebauten Mädchen großartig hinterher guckst? Nee, so im Moment eigentlich weniger. Mhm. Und was sagen deine Kumpels dazu? Ja, meine Kumpels, die kennen, also so eigentlich im Moment sind sie ziemlich also normal zu mir. Nur am Anfang fing das so an, ah, du stehst ja nur auf Fette und so, guck doch mal lieber nach was Vernünftigem. So. Ja. Aber jeder hat so seine andere Richtung, sag ich mal. Ne? Ja, und du hast den Eindruck, dass sich das noch mehr ausbaut in dir und bei dir? Ja. Je älter du wirst, desto noch dezidierter stehst du da drauf. Ja, ich sag mal, im Moment ist das eigentlich schon so, wenn ich mal im Schwimmbad so jemanden sehe, dann bin ich sofort also richtig irrigiert, oder? Irrigiert, ja. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen schon? Ich bin jetzt mit meiner Freundin 6 Monate zusammen, ja. Ist ja noch eine frische Liebe. Ja. Aber die ist nicht so stark begründet, denke ich mal, ne? Richtig, ja. Ja. Und du holst ja auch entsprechende Heftchen und guckst dir das an. Ja, so bei Gelegenheit. Meine Freundin, die sieht auch gerne mal mit da rein, ab und zu mal so, ne? Und ja. Also, ich finde das ziemlich toll. Pascal, dicke Frauen, ich danke für deinen Anruf. Okay, bitteschön. Tschüss, Domian. Andreas, 20 Jahre. Ja, morgen, Domian. Auch auf dicke Frauen? Nee, das ist nicht für mich. Das ist nicht für dich. Nein, pass auf. Ja. Mein bester Freund, der Jan, der hat eine Freundin, die Lini, und die wohnen zusammen jetzt. Mhm. Die sind 19 und 18 noch, aber die können jetzt zusammen wohnen, also die haben das Geld dafür. Und die macht es mal tierisch an, wenn sie in der Küche stehen und was backen, einen Kuchen oder eine Obstsorte oder sowas. Ja, und dann fangen sie an, sich was nicht mit Obststücken zu beschmeißen und einzureiben und sowas. Die beiden? Ja, die beiden. Du erzählst jetzt von den beiden? Ja. Die macht das an, wenn... Ja, die beiden. Also ich finde das, also ich komme erst zu mir später. Ja, okay, ja. Eins nach dem anderen, genau. Okay, ja. Also die beiden. Ja. Die macht das an und ich finde das eher abtörend. Aber pass auf, dazu später. Und das endet dann meistens entweder in der Küche oder wo auch immer. Ist eine tierische Sauerei, je nachdem, wie wild es ist. Kochen die dann nackt? Nee. Das mit Kleidung. Also erzählen wir es immer so mit Kleidung und dann fängt es an, dann erstmal von hinten so in den Nacken etwas und so und dann wieder rausholen und du kannst dir das sehr gut vorstellen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, ja. Ja, klar. Ja. Und das machen die öfters. Das machen die, weiß ich nicht. Ich schätze mal so 3-4 Mal im Monat. Ja. Und du findest das aber eher. Nein. Ich würde es okay finden. Ich würde es okay finden, wenn es 1-2 Mal wäre. Und aber so auf die Dauer, ich meine, überleg mal, das ist ein Kosten, das ist Geld und da hat man mit ihm darüber gesprochen, wie er das sieht. Und er meinte, ja, ihm würde es ja genauso gut auch anmachen, wenn er es woanders machen würde, aber sie findet das immer toll. Mhm. Er macht es quasi auch teils für sie. Jetzt frage ich dich mal, würdest du denn da auch einschreiben oder würdest du ja die Beine lassen? Wenn ich der Freund von den beiden wäre? Ja. Was ist das für eine dumme Frage? Ich würde sie natürlich lassen. Ja, aber er sagt auch, er findet es inzwischen nicht mehr so dolle, also meine, weil... Es geht halt aufs Geld und dann immer die Sauerei danach wieder. Gut, aber dann ist das wiederum das Bier von deinem Freund und nicht dein Bier. Ja, eben, drum. Und er sagt, du kannst dir das gerne sagen. Ich will es dir nicht sagen. Aber ich denke mal, das ist der Sache. Das müssen die untereinander regeln. Da hast du überhaupt nichts mit zu tun, finde ich. Ja, dann werde ich das wohl so lassen müssen. Ja, aber du hast auch irgendwas noch, was dich anmacht. Oder nicht? Soll ich jetzt sagen, Meister Propper, ich stehe auf Glatze und dann ist eine Beleidigung. Aber das ist ja ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich verstehe gar nicht, worüber du sprichst. Ja, vorgestern wurde es doch ein Meister Propper genannt. Ja, das war... Nein. Ich finde es vielleicht prickelnd, also in der Sauna, wenn der Schweiß läuft, wäre doch irgendwo cool. Also wenn Schweiß bei anderen Leuten läuft? Ja, im ganzen Körper. Du kannst das so beobachten? Ich würde sagen, in der öffentlichen Sauna nicht. Da würde ich sagen, unterscheiden können. Da würde ich sagen, da würde ich normal hingehen. Mhm. Das wäre auch irgendwo peinlich, denke ich mal, wenn man eine Erektion bekommen würde. Sehr peinlich, ja. Ist dir das schon mal in der Sauna passiert? Nein, auf keinen Fall. Also ich meine, nee, man geht in die Sauna, weil man entweder mit Freunden reingeht oder mit seiner Freundin und Spaß haben will. Also ich meine, ganz normal Saunagang. Mhm. Aber dann, wenn es irgendwie schweißtreibend wird, das findest du schon dann in der Heimsauna? In der Heimsonne, das gefällt dir. Ja, warum nicht? Ja, aber dann nur mit der Freundin, also nicht mit mehreren. Das wäre wiederum nicht so schön, glaube ich. Also ich meine, ich würde nicht auf Gruppensex stehen. Andreas, danke für den Anruf. Alles klar, du mir. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Michael, 19 Jahre alt. Ja, hier am Apparat. Ja. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Ganz gut. Ich hoffe dir auch. Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Also, das macht dich an. Was macht dich an? Was macht mich an? Ich mache an, wenn ich mit meiner Freundin nackt im Bett liege und ich ihr, ja, das passt jetzt sehr gut zum Thema, praktisch Obst auf die Haut einreiben kann, auf die Haut legen kann und davon halt Stückchen teilweise abessen und halt ein bisschen kuscheln, dabei reden, Fernsehen gucken. Ja. Kerzenschein, also das macht mich tierisch an. Hört sich auch gut und schön an. Ja, ja. Also, das ist richtig super. Und welches Obst bevorzugst du? Welches Obst? Ja, also ich esse gerne zum Beispiel Kirschen, Erdbeeren. Also Erdbeeren sind ja sowas ideal geeignet, ne? Ja, natürlich, vor allen Dingen, weil Erdbeeren und Kirschen, die haben so eine, ich sag mal, so eine zierliche Form wie eine Frau auch. Ja, genau. Das passt dann voll zusammen irgendwie. Und man kann Kirschen überall verstecken. Ne? Ja, das kommt hinzu. Und man kann sie dann suchen und so weiter. Ja, okay, so tief suche ich auch wieder nicht. Weil ich bin ja noch ziemlich jung in Sachen Sexerfahrung, ja. Erst 19. Aber ich sag mal so, das ist echt ein Punkt. Was machst du im Winter? Legst du dann Apfelsinen und Äpfel auf deine Freundin? Wie? Ja, wenn es sein muss. Wenn es sein muss auch. Ja, die schneide ich dann vorher. Also, ach so. Nein, also ich bin auch so ein Typ, ich bereite das dann vor, ohne dass ihr es merkt. Also du magst das richtig, wenn das so zelebriert wird, die ganze Geschichte. Richtig, und so am besten wäre noch so ein richtiges Dampfbad dazwischen oder sowas. Oder? Ja. Gefällt Max sie das auch gerne? Ja, natürlich. Ja. Also sehr gerne. Aber wir sind ja sehr spät drauf gekommen, das zu machen überhaupt. Wie überhaupt drauf gekommen? Überhaupt? Ja. Wie ist das überhaupt? Ja, das war einmal nach einem halben Jahr, nachdem wir zusammen waren, lagen wir beide im Bett und ich hatte irgendwie Hunger auf Obst und hatte was bei mir in der Wohnung. Mhm. Und ja, dann ist mir irgendwas auf ihre Haut gefallen und habe ich das abgegessen und dann habe ich immer mehr draufgelegt und dann hat sie das bei mir auch gemacht und dann... Ach, das macht sie bei dir dann auch? Ja, natürlich. Und das magst du auch? Ja. Und sie legt das Obst auch, wir können uns das vorstellen, überall, wo man es so hinlegen kann, hin. Überall, wo man das hinlegen kann. Und ist das dann für euch so eine Art Vorspiel? Kann man das so einordnen? Also, ja, das kann man als Vorspiel schon nennen. Mhm. Also das ist ein Vorspiel. Also das ist jetzt nicht das Standardvorspiel. Mhm, aber naja, immer sollte man das auch nicht machen, dann wird es langweilig. Aber halt, wenn es sich halt so ergibt. Ne? Ja, wenn es ergibt, weil ich habe auch ein sehr großes Panoramafenster. Also wenn richtig schön die Atmosphäre auch draußen gut ist. Mhm. Ja, und in der Wohnung und dann Kerzenschein und so. Eine schöne laue Sommernacht, ja. Ne, mit Vollmond. Und wenn beide dann gut drauf sind, dann macht man das auf jeden Fall. Ist das ideal und toll. Ja, schön, Michael, Grüße an die Freundin. Okay, danke. Ciao, ciao. Ciao. Das war schöne Sachen. Charlie, 27. Ja, moin, moin. Guten Morgen. Ja, leg los. Ja, was mich anmacht, dunkle Parks und ja... Was? Was wollte ich an? Ich habe nicht verstanden. Dunkle Parks. Dunkle Parks? Ja. Bist du schwul? Ja. Du bist also jemand, der in diese Cruising-Szene geht, wie man das so nennt. Erzähl mal so ein bisschen den Leuten, die davon noch nie was gehört haben, was du da genau machst. Also du treibst dich dann in irgendwelchen Parks rum. Mhm. Also bekannt Schlossparks oder so. Mhm. Und das sind dann Parks, die auch so hinlänglich bekannt sind, dass sich da so eine bestimmte schwule Szene trifft. Ne? Mhm. Wie geht's da ab? Beschreib mal. Du gehst also irgendwann nachts um 12 dahin. Ja, und da schlendert man durch den Park und da lernt man den oder diejenige kennen, ja. Die sind da auch Frauen? Nee, du meinst jetzt mehrere. Auch manchmal Frauen. Doch. Da sind auch Frauen. Doch, lesbische. Ach so, aber darauf stehst du doch nicht, oder? Nee. Sind da viele Männer nachts im Park? Je nachdem, meistens übers Wochenende. Mhm. Das hängt wahrscheinlich auch mit dem Wetter zusammen, ne? Ja. Oder? So, und dann siehst du da, oder man sieht ja eben nicht richtig, mit wem man es da zu tun hat, weil es ja dunkel ist. Mhm. Wie geht das? Wie verständigt man sich miteinander? Ja, durch Blickkontakt und also sehr wenig wird gesprochen. Mhm. Durch Blickkontakt und dann merkt man schon, dass es kribbelt oder ja. Aber wenn man so wenig sieht da in dem Park, wie kann man denn merken, dass es kribbelt? Du siehst da nur irgendwie so eine schemenhafte Gestalt, vielleicht wenn es hochkommt nach zwei Augen. Aber woher merkst du denn, weißt, dass das jemand ist, der dich antörnt und der dir gefällt? Dass man blieb Kontakt und dann halt ständig herumläuft und derjenige läuft hinten nach oder du läufst ihm hinten nach und... Also dir ist das eigentlich dann egal, wie der aussieht? Nee, das nicht, aber erstmal halt das Dunkle. Das Dunkle ist es. Also das Dunkle, es kommt gar nicht aufs Aussehen an, sondern dass da jemand dunkel in deiner Nähe ist. Erstmal nicht. Und dann... So, beide, ja. So, und dann habt ihr euch irgendwie verständigt miteinander, dass ihr zueinander kommen wollt. Was geht denn da genau ab im Wald? Was geht da ab? Ja. Also gesprochen wird wenig, sagst du? Ja, wird fast gar nichts. Also da. So, ihr habt euch jetzt einige Minuten, sage ich jetzt mal, umschlichen, du und ein anderer Mann, eine dunkle Gestalt, die dir irgendwie aufgefallen ist und die dich interessiert. So, und nun? Wie soll ich das beschreiben? Ja, manche holen sich dann eine Runde, ja. Und ach, das geht dann direkt zur Sache. Ja, ja, richtig. Hose auf und ab die Post. Oder ja, Oralsex oder ja, aber auf sowas stehe ich halt weniger. Also man redet da überhaupt nichts, sondern man zieht gleich die Hose runter und treibt es dann miteinander. Ja. Und nach 5 oder 10 Minuten Hose rauf und fertig und dann auf nimmer wiedersehen. Aber ist das nicht ekelhaft, wenn du letztendlich gar nicht mal richtig das Gesicht des Mannes siehst und du aber dann mit dem da Sex machst? Es hört sich ekelhaft an, aber ist es doch nicht. Ist es für dich nicht? Nee. Und du siehst dann diese Menschen vielleicht in deinem Leben nie wieder. Würdest sie auch gar nicht erkennen bei Lichte, ne? Würde ich nicht, ja. Was ist denn jetzt für dich an dieser doch sehr eher ungewöhnlichen Form der Sexualität? Was turnt dich daran so sehr an? Das Ungewiss. Die das, Ungewissheit. Ja, und das Anonyme auch. Befriedigst dass du der... Dass man denjenigen nicht sieht oder nicht kennt, ja. Das befriedigt mich nur von jetzt, ja. Jetzt auf nachher, aber das gibt mir nicht alles. Es gibt ja nicht alles. Es ist so ein Teil deiner Leidenschaften. Richtig. Ja. Ich wollte gerade noch was fragen. Also man zieht sich da nie ganz aus. Also die Jungs sind da nie ganz nackt. Ich weiß es nicht, aber bei mir ist es nicht so. Kommt es auch zu richtigen Geschlechtsverkehr? Machst du das auch? Unter anderem, ja. Aber halt nicht ohne. Mit Gummis dann? Mit Gummis, ja. Du sagtest gerade, dass das nur ein Teil deiner Sexualität ist. Schließe ich daraus, dass du auch sonst ein ganz normales schwules Leben führst? Also mit Beziehung und mit allem, was Beziehung man... wollte ich schon, aber halt zurzeit läuft halt gar nichts. Und wie oft gehst du dann in so einen Park? Vielleicht eine Woche, 2-3 Mal, doch, je nachdem. Das ist viel, ne? Aber es muss nicht immer was passieren. Also man kann doch schon mal gefrostet herausgehen. Ja. Ja. Hast du da auch schon mal was Unangenehmes, Ekelhaftes oder Negatives erlebt? Ja, das war vom Dreivierteljahr. Da war ich solo und habe ich schon etwas Ekelhaftes erlebt. Nämlich? Dass einer... ich will mal sagen, oder ich weiß nicht, wie ich das ausdrücke kann jetzt auf dem Fernsehen und im Radio, dass sich einer ankacken lassen wolle. Und das ist mir zu arg extrem. Ja, das kann einem dann halt auch da passieren, ne? Dass man mit solchen Namen konfrontiert wird. Warst du heute Abend auch schon unterwegs? Ja, richtig. Du warst heute Abend schon unterwegs. Bist auf deine Sendung. Noch schnell vorher rausgegangen, ne? Damit auch alles dann. Und bist auf deine Kosten gekommen? Nee, gar nicht. Ach, wie schade. Stehst du jetzt noch unter Volldampf? Nee, gar nicht. Auch nicht, naja. Auch nicht. Du hast uns vieles und schöne Sachen erzählt oder interessante Sachen erzählt. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, okay. Tschüss, Charlie. Tschüss. Ciao. Michael, 26 Jahre alt. Ja. Ja. Okay, es geht um Folgendes. Ich stehe mehr auf so Frauen, die eng tragende Hosen anhaben, aber die sollten nach Möglichkeit nicht über die Wade rausgehen. Also oberhalb von der Wade, so damit die Wade noch rausschaut. Ja, ich stelle mir das gerade vor. Ganz eng anliegende Hosen. Ja. Bis dass die Wade noch raus. Ja, ist mir klar. Das taunt dich an. Das macht dich an. Das macht mich an. Also das ist mir lieber wie ein Minirock. Lieber als ein Minirock. Ja, richtig. Weil ich denke, da gibt es ja das Sprichwort, weniger ist mehr. Mhm. Ja? Und ich denke mir, man sieht eigentlich jetzt nur die Wade, ja. Den Rest muss man sich mit der Fantasie vorstellen. Ja, wobei der Minirock dann noch viel spektakulärer ist. Man kann ja immer mutmaßen, was dann noch da so das kleine bisschen verdeckt ist. Ne? Und dann gibt's, aber das wäre schon wieder fast zu leicht. Ist zu leicht und zu offensichtlich vielleicht. So ist es. Ja. Gehst du da richtig auf Jagd, um Frauen, die so angezogen sind, irgendwie zu sehen? Nee, das jetzt nicht. Aber das ist halt ganz einfach, wenn man halt irgendwo sitzt, irgendwo gerade im Café oder so, und man sieht da jetzt irgendwie gegenüber im Laden oder so, sieht man die stehen. Und da muss man die Fantasie einfach laufen lassen und sagen, wie könnten die jetzt da drunter aussehen? Wenn der Minirock ja da ist, dann sieht man das ja schon, wie eigentlich der Schenkel oder wie auch immer aussieht. Und so muss man sich das ausmalen. Wie läuft denn deine Fantasie? Stellst du dir das dann alles wirklich haarklein vor, was dann unter dieser engen Hose alles stattfinden könnte? Ja, ach so, genau. Okay. Also ich stelle jetzt quasi den Körper nackt vor. Ja, und der Ausgangspunkt... Das muss ich mir aber alles aus dieser Wade rausschneiden. Ja, die Menschen sind schon verrückt, ne? Es ist schon verrückt. Es gibt, glaube ich, nichts zu diesem Thema, was es nicht gibt, ne? Also die Leute... werden vielleicht durch einen Kugelschreiber geil, je nachdem, wie man den hält. Oder ich weiß es nicht. Irgendwie völlig verrückte Sachen. Die Leitung ist nicht so dolle, Michael. Aber ich glaube, man hat dich gut verstanden. Und alles gut. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 1:31 Uhr, höchste Eisenbahn für eine ganz kleine Musikpause. Und 1:32:05. Heute heißt unser Thema hier bei 1Live Domian, Talkradio von 1Live und dem WDR Fernsehen, das macht mich an. Klare Frage an euch, was macht euch an? Und die Grenzen sind da ja nun riesig und fließend und alles Mögliche ist da möglich und ihr könnt das auch gerne alles erzählen, wenn ihr dazu Lust habt. 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 1151 22. Und gespannt sind wir jetzt alle. Die ganze Nation ist gespannt auf Andi, der ist 17 Jahre alt, was er uns erzählen wird. Hallo. Ja, grüß dich, Domian. Ja. Die ganze Nation ist gespannt auf mich, das bezweifle ich nun doch. Leg los. Ja, mich machen an Turnschuhe und man glaube es nicht, Tennissocken. Es ist wirklich verrückt. Ich habe es gerade gedacht in der Pause, es ist noch kein Turnschuh-Fetischist dabei gewesen. Und das bist du da. Das ist ja wirklich völlig verrückt. Ich habe nämlich neulich irgendwo was gelesen darüber. Das ist eine neue, junge Generation. Du bist ja auch 17 Jahre alt. Ja, ja. Von Turnschuh-Fetischisten gibt. Ja, wenn das eine ganze Generation ist. Ja, ne, auch das ist eine Generation. Also es gibt da irgendwie eine neue Bewegung oder so, was es früher so nicht so gab. Dich machen Turnschuhe an. Ja, ich finde das wunderbar, wenn ich jetzt Sommer, wenn das Wetter ein bisschen besser wäre hier bei uns in München, wenn das Wetter ein bisschen besser wäre, dann laufen ja doch die Jungs in kurze Hosen rum. Ja, also du bist auch schwul? Ja. Das sind, glaube ich, auch fast nur Schwule, die auf Turnschuhe stehen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich kenne jemand anders. Du kennst jemand anders, der nicht. Okay, erzähl mal von dir weiter. Ja, und dann laufe ich so durch die Straßen oder Straßenbahn oder sonst was und dann läuft mir da ein Junge über den Weg, kurze Hosen, Turnschuhe. Und dazu eben weiße Tennissocken und dann, ich weiß nicht, dann kribbelt es. Und das ist der Schlüsselreiz. Der Schlüsselreiz sind die Tennissocken und die Turnschuhe. Ja, genau, die Kombination. Darf es denn auch nackten Fußes sein im Turnschuh? Also ohne Tennissocken? Ja, reizt mich nicht so sehr. Reizt dich nicht so? Nein, dieses Zusammenspiel finde ich wunderbar. Und das ist komisch, das ist ganz speziell, ganz bestimmte Art von Schuh, bestimmte Art von Socken und dann passt es. Dann erzähl mir mal, welche, also es können nicht x-beliebige Turnschuhe sein. Es muss eine bestimmte Sorte sein. Nein, was heißt, ja, bestimmte Sorte. Reebok oder sowas. Nein, eben das nicht, nein. nicht auf Marken bezogen, sondern eben von der Art des Schuhs her, also keine Basketballstiefel oder so, sondern diese, wie nennt man sie, Jogging-Schuhe mit diesem Stoff und so weiter. Ja. Diese Turnschuhe. Die dürfen auch nicht so hoch sein. Eher so wie ein Halbschuh. Ja, sicher, genau, Halbschuh, ja. Genau. Und die Tennissocken, na gut, da kann man nicht viel falsch machen, die sind weiß. Genau. Die sind weiß. Dürfen da auch so Kringel dran sein, so bunte oben noch? Ich finde es eben absolut toll, wenn diese Kringel nicht dran sind. Ach so, ja. Da die so wunderbare, die haben so senkrechte Rippen und da sind keine Kringel dran und da bin ich nicht weg. Und dann guckst du dir die Jungs an, die genau diese Kombination anhaben. Ja, das. Und das ist ein sexueller Reiz, ne? Für absolut, dich. Ja. Mhm. Ich finde es auch ganz komisch, dass ich, wenn mir so Leute über den Weg laufen, ich immer als erstes auf die Beine und die Füße schaue. Ich habe mir da schon öfters Gedanken drüber gemacht, ob das irgendwie normal ist oder so, aber das ist immer so der erste Blick. Nach dem Motto, bin ich pervers? Ach, nicht unbedingt pervers, ja, aber... Geht das jetzt so weit, dass du auf solche Eindrücke auch dann eine Stunde später oder am Abend onanierst? Das ist mir auch schon passiert. Ist ja auch schon passiert, ja. Wenn ich mir da vorstelle, Mann, der sah toll aus oder so. Mhm. Das ist auch manchmal ganz komisch. Auch der Typ, der gefällt mir manchmal überhaupt nicht. Aber untenrum stimmt alles. Genau, dann schaue ich halt nicht nach oben, sondern nach unten. Das ist ja komisch. Das ist auch so, im Bett, sage ich jetzt mal, liebkose ich auch sehr gerne Füße. Das wollte ich jetzt fragen. Bist du generell auch ein bisschen fixiert auf Füße, dass du auch Füße magst bei Männern? Ich möchte nicht sagen fixiert, aber ich mag es, ja. Mhm. Wäre denn es ganz optimal für dich, wenn du da einen knackigen jungen Mann oder auch was immer du auch stehst, im Bett liegen hast, vollkommen entkleidet, aber er hat eben noch weiße Tennissocken an und Turnschuhe. Wäre das schon eine optimale Vorstellung? Im Bett dann bitte ohne Turnschuhe. Also so weit geht's dann doch nicht? Nein, das nicht. Aber dann den Fuß liposen, das finde ich wunderbar. Ja. Es gibt ja auch schöne Füße und nicht so schöne Füße. Ja, ja. Aber wie? Müssen die Füße sauber sein oder stehst du darauf, wenn die, gibt's ja nur auch, dass Leute auf ungewaschene Füße stehen? Nein, schon absolut sauber. Ja, das finde ich auch. Sauber gepflegt, ja, also ja, auf jeden Fall. Wie bist du bei dir drauf gekommen? Erinnerst du dich noch so an den ersten, an dein erstes Erlebnis mit tollen Schuhen? Ach, ich weiß nicht. Boah, das war in der Schule schon, dass ich unter die Schulbank geguckt habe. Mhm. Bei Mitschülern. Ja. Ja, da habe ich einen ganz besonders im Kopf, doch, ja. Und bei dem ich immer geguckt habe. Findest du es denn bei dir selbst auch so autoerotisch, wenn du selbst solche Sachen anziehst? Ich ziehe es gerne an, aber ich weiß nicht, ob es jetzt erotisch wirkt. Also ich ziehe nicht nur Turnschuhe an oder so. Ich meine, ob das auch... Taubestiefel, ja. Aber... Nee, ich meinte es jetzt auch so, ob das für dich selbst, auf dich erotisch wirkt, wenn du an dir runterguckst und du siehst da unten das, was dir so gefällt. Nicht unbedingt. Also es ist schon auf andere Männer fixiert. Ja, doch, ja. Und gibt es viele attraktive Männer in München, die genau diese Kombination tragen? Es gibt schon einige, ja, doch, schon. Bitte. Aber irgendwie gerate ich immer an die Leute, die gerade so was haben. Andi, alles Gute. Danke für den Anruf. Mach's gut. Ciao, ciao. Jetzt ist der Markus dran. Und der ist wie alt? 23. 23. Und der ruft auch aus München an? Ja. Ich höre es doch direkt an der Sprache. Ja, ihr Münchner, ihr seid aber drauf. Ja. Turnschuh-Fetischist, jetzt bin ich mal gespannt, wie du. Ja, dreimal darfst du raten. Auch auf Turnschuh? Ja. Nein, im Ernst? Doch. Das ist ja, vielleicht sollten wir beide... Ich habe gerade diesen Anruf gehört, ich dachte mir, ich pack's nicht. Das ist ja witzig, vielleicht sollten wir beide euch zusammenführen. Ja, kennst du gar nicht schlecht. Kennst du Andi? Nee. Nee, kennst du nicht. Und du bist auch schwul? Ja. Ja, das ist halt irgendwas Schwules, ne, mit diesen Turnschuhen. Ja, in jedem Fall. Warum eigentlich? Es könnte auch ein ganz normaler heterosexueller Mann könnte doch auf eine Frau stehen, die mit Turnschuhen rumläuft. Ginge auch. Damenturnschuh. Mit diesem grässlichen Pink. Das ist ja scheußlich. Das kannst du ja gar nicht verstehen als homosexueller Mensch, was da vielleicht bei den Heteros abgeht. Okay, ja. Kannst du nicht so drüber reden. Den Argument. Ist das so ähnlich wie bei Andi, was ich mit ihm gerade gesprochen habe? Konntest du dich da mit den Sachen identifizieren oder gibt es da schon Unterschiede? Es gibt durchaus Unterschiede. Ich habe zum Beispiel gar nichts dagegen, wenn die Turnschuhe im Bett getragen werden. Aha. Und zwar auch beim Vorspiel oder auch dann später, das ist völlig egal. Das macht eigentlich den Reiz erst noch aus. Mhm. Stößt du da nicht auf Befremden bei dem einen oder anderen jungen Mann, wenn du sagst, lass doch mal bitte deine Turnschuhe an? Ja gut, also ich muss dazu sagen, ich lebe in einer festen Beziehung und von daher... Ist das bei euch alles klar schon? Ja. Müssen es auch weiße Tennissocken sein? Es sollten. Es sollten auch? Ja. Also bei dir ist das auch nicht so, dass du dieser der nackte Fuß so den... Nee, überhaupt nicht. Das Signal... Also das finde ich wieder gar nicht erotisch, Füße und so, Beine weniger, sondern die Kombination Turnschuh, weiße Socken, also auch ohne diese seltsamen Kringel. Also die Kringel scheinen doch sehr abtörend zu sein. Ja, in jedem Fall. Und welchen also Turnschuh? Vielleicht noch mit kurze Hose und Trägershirt oder sowas kombiniert. Ja. Ist es bei dir auch so krass, dass dich eigentlich fast gar nicht interessiert, wie der Typ oben aussieht, sondern du guckst auf die Füße? Nee. Also, der Gesamteindruck. Der muss stimmen. Schon stimmen, rundherum. Ja. Ja. Habe ich das gerade richtig rausgehört, dass du also wenn der Turnschuh dann ausgezogen ist, darauf stehst du dann nicht mehr, wenn der Fuß ganz entblößt ist? Nee. Das ist also kein Fußliebhaber? Weiß Gott nicht. Ja. Wie hast du es bei dir entdeckt? Ausprobieren. Nee, aber das fällt einem doch irgendwann zum ersten Mal auf, ne? Bestimmt irgendwo irgendwie. Er erzählte gerade der Andi in der Schule beim Turnunterricht. Gut, also ich meine, ich kann mich zwar schon erinnern, dass es in der Schule beim Turnunterricht schon immer ganz toll war, da auch mal hinterher zu gucken. Ich kann mich auch erinnern, dass es später sehr angenehm war, aber direkt ein Flash-Erlebnis. Hast du nicht. Nie. Und das war eigentlich schon immer klar, dass sie irgendwie toll sind. Was ich gelesen habe neulich darüber, das war nur noch ein bisschen abgedrehter. Da mussten, also das waren so Jungs, die standen auch auf Turnschuhe, aber da musste nicht immer unbedingt ein Mann drin stecken. Da machte es der Schuh auch schon alleine. Das ist bei dir nicht so. Hättest du gehört. Ja, kann man schlecht sagen. Also vielleicht auch. Sagen wir so, der Turnschuh ohne Mann wirkt erotisch, aber... Mit Mann ist es natürlich das Tollste überhaupt, ne? Also da kommt eigentlich erst richtig zur Geltung. Dennoch könnte man dir sicher eine schöne Freude machen, wenn man dir zum Geburtstag so ein Sortiment von Turnschuhen schenken würde, ja, ne? In jedem Fall. Und ihr beide, du bist in einer festen Beziehung, sagst du? Ja. Steht dein Freund auch drauf? Nee, nicht so ganz, aber den kommen schon bisweilen immer wieder dazu überreden. Und er macht das dann auch so mit? Ja. Problem. Ja, schön, dass du durchgekommen bist. Und wenn du interessiert bist an der Nummer von Andi oder so, dann kann man da vielleicht irgendwas machen. Markus, schöne Grüße nach Bayern, nach München. Tschüss. Ja, schönen Gruß zurück. Danke. Jetzt ist die Ursel. Hey, das ist ja schön. 76 Jahre alt. Ja. Ich krieg mich nicht ein, das ist ja scharf. Ursel 76, hi. Das wäre nicht so schlecht, Domian. Ja, ich hoffe, das wird gleich besser. Ja? Ja, Ursel, was macht dich an? Ja, hatte ich gesagt, ein knackiger Hintern, immer noch. Ein knackiger Hintern von einem Mann. Ja, und wenn es zur Sache geht, finde ich ganz toll, wenn man sich so gegenseitig mit Sekt begießt und den dann so schön abschlürft, ne? Das ist eine tolle Sache. Tolle Sache, ne? Dann kann ich davon ausgehen, dass du mit deinen stolzen 76 Jahren dann durch die Straßen... Nein, so auch wieder nicht, aber... Nein, aber ich meine, dass du den Jungs dann schon immer auf den Po kommst. Ja, immer noch. Ja, ja, das ist auch dadurch, bin ich auch zum Tennis-Fan gekommen worden. Eigentlich nur, ich kann mich erinnern, dass ich vor vielen Jahren, als es noch gar keinen Boris Becker gab, nachts, ich bin immer schon eine Nachteule gewesen, ja, nachts Tennis gesehen, als früher hat man das ja nur ganz spät übertragen. Und nur wegen der hübschen Männerbeine und des knackigen Hinterns habe ich mir das Tennis angeguckt. Das ist obwohl ich die Regeln noch gar nicht verstanden. Hast du die Regeln heute verstanden? Ja, der Boris hat es uns ja beigebracht. Dann sagen wir bitte, wer den geilsten Männerpo hat von den Tennisspielern, deines Erachtens. Ach ja, eigentlich der, ach Gott, wie heißt du denn? Der Schwede, nicht? Der Schwede. Der Schwede. Ja. Wobei man das eigentlich ja auch gar nicht so richtig sieht. Die haben ja manchmal auch so labbrige Hosen. Ja, manchmal verpuschen ja die Hosen alles, ne? Aber man sieht schon doch. Ich würde dir empfehlen, sehr viel Leichtathletik zu gucken, Ursel. Ja, ich gucke eigentlich, ja. Ne, da kannst du ja, wenn die Jungs schwimmen, die Schwimmer, da gibt's was zu... Auch, der guckt denn so raus. Ja. Aber ich muss noch mal sagen, ist mein Kompliment für deine Sendung. Danke. Ich bin mal ganz durch Zufall da reingeraten. Ja. Und denke, was macht der da eigentlich? Habe ich es gar nicht mitgekriegt, ne? Und dann habe ich dann doch gemerkt, dass das sich ja dauernd wiederholt, nicht? Also abends jeden immer. Jeden Abend, genau. Ja, und dann habe ich auch mal zugehört. Also ich muss dir sagen, ich freue mich immer so sehr, wenn, und das ist seitdem, wir sind jetzt über 2 Jahre schon auf dem Sender, ja. Dass wir ganz viele, ganz junge Leute haben, die hier ja, zuschauen und mitmachen und eben auch ältere Leute. Ja. Das finde ich ganz toll, das macht mir richtig Spaß. Ja, ich finde auch, du machst das auch großartig. Du lässt dir auch so viel Zeit und gehst mit bei den jungen Leuten auch so ins Detail. Also ja, ich macht da richtig Spaß. Und ich muss aber jetzt zu dem Mädchen, da habe ich heute so, deshalb habe ich auch angerufen, mit dem Knutschfleck. Ja. Weißt du, da habe ich mich an meinen ersten Knutschfleck erinnert. Ist ja schon 100 Jahre her. Meine Mutter ist als in Ohnmacht gefallen. Die hat mir dann mit ganz bösem Blick eine Bluse gereicht. Das glaube ich. Mit einem Stegreif. In der Zeit war das noch alles ganz haft. Das war doch gar nicht möglich, nicht? Sag mal, du hast gerade noch erzählt, dass du auch so auf Sekt stehst. Ne? Auf den Körper so mit Sekt ja, ein. Mit Sekt. Hast du im Moment einen Freund? Hast du einen Geliebten? Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Nein. Gibt es denn gibt es Schwierigkeiten, mit 76 in dem Alter noch auf Männer zu treffen, die solche Späße Nein, auch mitmachen? Nicht. Also ich könnte schon, wenn ich, aber ich will nicht mehr. Ich habe eigentlich mich richtig ausgetobt und irgendwann dachte ich mal, mich nerven Männer eigentlich ein bisschen. Ist das wahr? Ja, weißt du, ich war so ein, ja, es war. Ich war so ein ausgesprochener Männertyp und konnte also wirklich so nachgreifen, wenn ich wollte, ne? Weißt du, wie viele Männer du hattest? Kannst du es rekonstruieren? Pass mal auf, ich sage immer so. Ich war 3-mal verlobt, 2-mal verheiratet und hatte 47 Affären. Du hast genau Buch geführt, ne? Nein. Nee, aber das ist eine stolze Leistung und das ist schon. Und wenn du heute, also nehmen wir mal an, du würdest dich doch nochmal so ein bisschen gedanklich da hinein vertiefen, würdest du dann mehr auf jüngere Männer stehen? Ja, oder? Nur. Meine größte und beste Beziehung, da war der Mann 17 Jahre jünger als ich. Ja. Das war, als ich 41 war, als ich nach Bonn kam. Da habe ich einen jungen Marokkaner kennengelernt und mit dem hatte ich die schönste Beziehung über 7 Jahre. Über 7 Jahre, das hat dann doch schön... Das war ganz toll, ja. Wann kam es bei dir, in welchem Alter, dass du gesagt hast, ich habe nicht mehr so Bock auf Sex? Ja, also auf Sex, das ist es nicht. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf die nervenden Männer. Ach so, ja, und wie befriedigst du deine sexuelle Sehnsucht? Ja, ich mache das sehr schön alleine. Ah, ja. Ich habe eine sehr gute Technik. Also das ist schon sehr beruhigend, das höre ich immer gerne von älteren Leuten, wenn die sagen, dass die Sexlust lässt überhaupt nicht nach. Nee, die lässt nicht nach. Das ist ja eigenartig, ja. Bewundert man. Dann ist man höchstens dann ein Krankes, ne? Hast du dich selbst auch beobachtet, so nach dem Motto, mal sehen, wie es ist, wenn ich älter werde? Ja. Also ich habe mir ging's mal ziemlich schlecht, gesundheitlich und ich war wahnsinnig depressiv auch. Mhm. Da habe ich überhaupt keine Lust auf Sex gehabt. Ja. Aber jetzt habe ich so schon mal hin und wieder, also nicht mehr so wie früher. Aber ich, wie gesagt, Mann möchte ich nicht mehr. Männer nerven mich. Die sind so anstrengend, was die immer alles jetzt wollen. Und ich gehe mal davon aus, dass du Freundin oder Bekannte oder Verwandte... Ja, sehr viel junge Freundin eigentlich. Nee, ich wollte eigentlich fragen, ob du Freundinnen auch in deinem Alter hast. Sind die auch so drauf wie du? Nee. Also das ist ja eigentlich, ich kann gar nicht so gut mit Alten. Mhm. Ich kann viel besser mit jungen Leuten umgehen. Und ich habe meine Nachbarin, die ist noch ein paar Jahre älter als ich. Ja. Und ich habe mit einer ganz tollen Cousine, die schon 91 ist, die mich gesundheitlich in die Tasche steckt. Ja. Also die hat sogar noch einen Freund. Die hat noch einen Freund mit 91. Im Altenheim kennengelernt. Die sollte hier auch mal anrufen. Wie? Die sollte hier auch mal anrufen. Ja, aber die ist ja um die Zeit schläft die doch schon. Ach ja. Im Alter, da schläft man schon ein bisschen mehr. Liebe Ursel, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Du bist eine sehr tolle Frau, finde ich sehr, sehr sympathisch. Ja, ich wünsche dir alles Gute und es springst den Männern immer schön hinterher noch. Ja, ich habe mich ja auch wirklich gefreut, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, toll. Ich habe es schon ein paar Mal versucht. Das hat mich auch gefreut. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Ursel. Ciao. Ciao. Georg, 22, ein Riesensprung jetzt altersmäßig in die Niederungen. Hallo, Georg. Ja, das muss ich auch fast sagen. Also ich hatte immer Angst vorm Älterwerden gehabt. Wenn man so drauf ist, ne? Die habe ich jetzt nicht mehr. Nee, das ist nämlich sehr beruhigend, wenn man so drauf wäre mit 76 noch, ne? Alle Achtung. Ganz toll. Also jetzt hier, also was ich jetzt sagen wollte, was mich also jetzt anmacht, sind also Frauen mit roten Köpfen. Mit roten, aber nicht mit roten Haaren. Nein, mit roten Haaren ganz und gar nicht. Mit roten Köpfen. Also das hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also wenn Frauen aus Scham einen roten Kopf kriegen, oder wie? Das muss nicht aus Scham sein. Ich weiß nicht genau, also vielleicht kann es auch wegen hohem Blutdruck sein. Also es klingt schon ziemlich lustig, aber ich habe jetzt zum Beispiel eine Frau kennengelernt auch, die hat also immer wirklich einen roten Kopf, die muss also wirklich einen sehr hohen Blutdruck haben und die ist sowas von lebenslustig und immer gut drauf und also nahezu immer gut drauf und macht immer alles mit und jetzt habe ich das auch so festgestellt, dass sich das irgendwie von der Masse so abhebt. Also dass liegt das denn, noch irgendwie was Besonderes ist. Liegt es denn daran, dass dich eigentlich Entschuldigung, dass sich die Eigenschaften von der Frau mehr beeindrucken und anmachen? Oder ist es der Grund, dass sie zufällig dann einen roten Kopf hat? Nee, ich glaube, Zufall ist das nicht. Ich habe nämlich dann erst, als ich also mit dieser Frau dann als ich das kennengelernt habe, so mit dem roten Kopf auch, da habe ich mich dann so doch nach einiger Zeit daran erinnert, dass ich schon damals auf dem Gymnasium immer gedacht habe. Die roten Köpfe sind's. Die roten Köpfe, genau. Und das war dann auch, also besonders wenn es dann Winter war und wenn die Mädels dann so mit dem Fahrrad zur Schule gekommen waren, das ist wirklich kein Witz. Also wenn die Mädels mit dem Fahrrad zur Schule gekommen waren, ja. Rote Backen, also jetzt Wangen, ne? Ja, ja, ich verstehe schon. Genau. Dass ich dann so mit dem roten Kopf dann, dass ich dann immer so direkt gedacht habe, Mensch, die sieht aber heute wirklich gut aus. Und ich habe das dann wirklich immer ganz toll gefunden irgendwie. Bist ja auch ein seltsamer junger Mensch. Also ich weiß es jetzt gar nicht. Also wir wollen mal ganz dilettantisch interpretieren. Was assoziierst du mit dem roten Kopf? Erregung? Ja, Ekstase? Ja, oder was? Ja, also Erregung wahrscheinlich doch eher dann. Mhm. Vielleicht auch, ich habe jetzt schon mal drüber nachgedacht, ich bin eigentlich ein ziemlich schüchterner Mensch. So. Nee, überhaupt nicht. Ich finde dich ziemlich... aber wirklich, ich spreche zwar nicht, ich habe ein loses Mundwerk, aber ja. Ansprechen ist für mich ein ganz großes Problem. Echt? Jedes Mal wieder. Ja. Ist das noch schwieriger, als hier in aller Öffentlichkeit zu reden? Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt. Ach, merke ich überhaupt nicht. Geht's einigermaßen, aber also Frauen ansprechen ist, glaube ich, ein großes Problem für mich auch, aber ich weiß nicht, ob das jetzt mit den roten Köpfen zusammenhängt, insofern. Nun bist du, was habe ich gerade gesagt, 22, ne? Richtig, ja. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du auch schon mal die eine oder andere Freundin hattest. Hatte ich auch schon, ja. Auch die eine oder andere Affäre. Waren das immer Frauen mit roten Köpfen? Also ich war jetzt bis jetzt erst mit einer Frau zusammen. Ach so. Das war direkt 2 Jahre lang, also doch schon eine lange Zeit gewesen. Und die hatte leider keinen roten Kopf. Doch. Hatte doch, sie auch. Doch, hatte sie auch. Aber mir ist das ja gar nicht so bewusst geworden vorher. Ja. Die hat zwar nicht immer einen roten Kopf gehabt, das ist natürlich auch Quatsch, aber die war immer so, also sofort auch in allen Situationen so immer schnell einen roten Kopf bekommen auf jeden Fall. In welcher Situation hat sie am ehesten einen roten Kopf bekommen? Ja, am ehesten eigentlich, wenn so Verwandte da waren schon mal zum Besuch, so wenn man sich irgendwie so ein bisschen präsentieren musste. Mhm. Und dann warst du immer ganz wibbelig. Wenn wir bei Freunden waren auch so besonders dann. Und das hat dir dann ganz besonders gut gefallen? Und dann warst du ganz wibbelig, wenn sie dann... Also mir hat's gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt vielleicht irgendwie peinlich war oder ob sie da schüchtern war, dass sie sich auch vielleicht ein bisschen geschämt hat wegen irgendwas. Aber mir hat das immer besonders gut gefallen. Hast du ihr das mal gesagt oder ist das geheim? Nee, eigentlich, das habe ich nie gesagt. So, mir ist das auch jetzt erst in letzter Zeit bewusst geworden, wo ich jetzt in der Uni in Düsseldorf dann auch wieder so eine Frau gesehen hatte, die auch, also die habe ich öfter gesehen und die ist mir besonders aufgefallen, weil sie immer so einen roten Kopf hatte. Das klingt jetzt auch wieder witzig, aber der habe ich dann immer hinterher geguckt. Und da habe ich dann direkt mit ihr wieder das assoziiert, was ich sonst immer von diesen Leuten kennengelernt habe, an Eigenschaften. Also Lebenslust und immer quirlig. Muss ja nicht sein, ne? Kann ja auch sein. Das Gegenteil von den Frauen, die dann immer so da sitzen und denen immer kalt ist und die immer bleich im Gesicht sind und kalte Hände haben. Also irgendwie doch das Gegenteil davon dann in dem Fall. Also eine schöne, vielleicht auch, also soll sie auch so ein bisschen drall sein vom Körper her? Oder ist das egal? Sie kann auch ganz dünn sein. Ja, dünn auch, ja doch, also das ist kein Problem. Das ist egal, aber sie soll lebenslustig sein und einen roten Kopf haben. Lebenslustig ist schon mal ganz wichtig, weil ich selber auch ein lebenslustiger Mensch bin. Ja. Und sie sollte halt vielleicht doch dann auch nicht so schüchtern sein, weil ich vielleicht dann eher so der bin. Also ich weiß es nicht genau. Aber mir ist wirklich jetzt erst in den letzten Wochen auch so mehr bewusst geworden. Du studierst in Düsseldorf? Das ist richtig, ja. In Düsseldorf? Ja. Jetzt rufen wir mal alle Düsseldorferinnen auf, die zum roten Kopf neigen. Die sollen öfters mal durch die Uni laufen, ne? Ich glaube, da ist nur eine. Also ich habe mich immer gut umgesehen, aber da ist wirklich eine, da habe ich wirklich gedacht, Mensch. Ja, ran. Das ist ja was. Georg, ran. Ja, ich weiß noch nicht mehr ihren Namen. Ach egal, ran. Ich habe geguckt, aber hat mich dann doch irgendwie nie... So groß ist das Angebot der Frauen mit roten Köpfen dann auch nicht, ne? Und dann musst du schon mal rangehen. Also ich glaube, wenn ich sie im Fahrstuhl treffen würde, hätte wohl ich eher den roten Kopf. Das habe ich auch deiner Redaktion schon gesagt. Dann würde ich wahrscheinlich gar nichts mehr auf die Reise bringen. Also ich weiß eine gute Anmache. Du gehst demnächst zu ihr hin und sagst ihr, der Domian hat gesagt, ich soll dich hier ansprechen. Und mal sehen, was passiert. Dann seid ihr zumindest schon mal im Gespräch. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, das ist eine gute Idee. Ins Gespräch zu kommen. Genau. Und dann meldest du dich bei mir nochmal wieder. Das möchte ich wissen, wie das ausgegangen ist. Also ich werde mich mal trauen, hoffe ich mal. Doch. Das hoffe ich auch. Ich irgendwie morgen vielleicht sogar schon hinbekommen. Ja. Also wenn sich da wirklich was ergeben sollte, dann rufe ich gerne nochmal an. Dann, aber ich weiß nicht, ich kriege eigentlich so in der Beziehung schon seit längerer Zeit nicht mehr so ganz was auf die Reihe. Da müsste ich mal langsam mir wieder Mühe geben. Das denke ich allerdings auch. Und wir drücken dir all die Daumen. Ja, ich danke dir Tschüss, Georg. Tschüss. Am Telefon, Björn, 28. Ja, guten Morgen, Domian hier ist Björn. Ja, guten Morgen. Was wir hier alles hören, ne? Ich bin ganz von ja, also ich glaube, du hattest da einen Synonym von Lottie Huber am Rohr gehabt vorher. Ja, das war klasse. Spektakulär, ne? Ja. Tolle Frau. Die Ursel. Ja, aber ich fange ja sozusagen bei einer ganz anderen Körperregion an, die oberhalb der Augen sich befindet. Also ich finde Geheimratsecken ja so was von klappe. Ja, ja, ja. Ja, ich habe dann Geheimratsecken nun noch nicht so sehr viel zu bieten. Oh, das ist ganz komisch. Also, aber du hast ja, die Fragestellung ist ja, worauf stehst du? Ja. Da ist so die Frage, was verstehst du unter draufstehen? Das ist eher ein sexueller Reiz. Das macht mich an. Ja, auch, ne? Es muss ja nicht nur sexuell sein. Es gibt ja auch Sachen, die einen in irgendeiner Weise inspirieren oder... Ja, also wie das Kindchenschema zum Beispiel in der Biologie. Ne? Große Augen, Stupsnase, hochgewölbte Stirn. Löst immer gleich diesen Fürsorgereflex aus. Mhm. Ja, aber bei mir ist es so... Was für ein Reflex löst denn so eine Geheimratsecke bei dir aus? Ja, sowas Wunderbares. Also ein gewisses Kribbeln im Bauch. Und wenn diese Person auch noch ein bisschen kleiner ist. Mhm. Und... Ja, finde ich einfach total knuffig. Weißt du, wie das so richtige knuffelige Typen sind? Würdest du dann gerne diese Geheimratsecke küssen? Hast du Sehnsucht, dann danach ranzugehen, die anzufassen, zu streicheln? Sagen wir so, wenn ich dann doch mal in die Verlegenheit komme, tue ich es. Aber ja. Das Ansehen ist eigentlich auch was Schönes. Das heißt, du gehst durch die Straßen und guckst dir Männer an mit Geheimratsecken? Da müsste ich ja quasi wie so eine Art Überwachungskamera mal hin und her pendeln. Nee, das ist es nicht. Aber... Das tue ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang, also dass ich Geheimratsecken großartig finde. Mhm. Seitdem ich meine beiden Teddys habe, so mit dem zweiten Geburtstag oder so, die haben nämlich bei der Geheimratsecken. Ach, das ist da, die Wurzeln liegen in der Kindheit, ne? wie immer im Leben. Wobei, so viele Menschen, die Geheimratsecken haben, leiden da so drunter, ne? Die ja, werden jetzt alle aufatmen, nachdem du das gesagt hast. Ne? Also das werden sowieso so viele aufatmen, denke ich mal. Ja. Denn ich denke, es gibt so viele geheime Interessen und Gesetze, wo man gar nicht weiß, dass die anderen das total toll finden. Hast du denn auch schon mal die eine oder andere Beziehung gehabt mit einem Mann, der Geheimratsecken hat? Ja, meine allererste, davon mal abgesehen. Aber zum Beispiel, ich bin selber Brillenträger, ne? Mhm. Und genau meine Colaflaschenböden mochte mein Ex-Freund total gerne. Ne? Ah ja. Mhm. Also können wirklich Zeichen und Wunder passieren, ne? Deswegen du vielleicht ab und zu auch schon Komplexe hattest, ne? Wäre zu viel gesagt. Aber ich glaube, das ganze Gedöns ist völlig Quatsch, weil... Ja. Es gibt immer Menschen, die gerade das, was wir vielleicht gar nicht beachten oder total bescheuert finden, genau, ja. Eben gerade das gut finden. Toll und das geil, ist ja auch das Geheimnis der Zwischenmenschlichkeit. Lieber Björn, danke für deinen Anruf. Ja, ich alles Gute. Tschüss. Und dir auch. Tschüss. Ciao. Jetzt haben wir noch die Katja dran. Und die ist 30 Jahre alt. Ja. Hallo. Katja. Hallo. Hey. Einen schönen guten Abend. Ja, ich wollte mal auf deinen letzten Anrufer nochmal zurückkommen. Ja. Der hat eben gesagt, dass das ganz irrelevant ist, wie jemand aussieht oder was er denkt zu sein. Also ich habe letztes Jahr noch 37 Kilo mehr gewogen und habe festgestellt, dass verschiedene Männer, egal wie du jetzt, ob du rund bist oder jetzt wiege ich momentan 64 Kilo, ne, oder ob du schlanker bist, es gibt so viele verschiedene Leidenschaften. Mhm. Und ich finde es, also ich habe mich ja eigentlich davon freigemacht, muss ich sagen, ja, dass ich sage, ey, wie wirklich auf andere, ja, und versuche das eigentlich so auszuleben, wie ich eigentlich bin. Was macht dich denn an? Was macht mich an? Ja, hünenhafte Männer. Hünenhafte Männer. Je größer, desto besser. Da habe ich keine Chance, ich bin 1,84, zu klein wahrscheinlich. Nee, das ist schon okay. Das ist schon okay. 1,60 Meter. Ja, dann ist das hünenhaft für dich schon. Dann kannst du schon aufgucken zu mir. Ja, nee. Und ich habe vorhin zu euren Leuten in der Redaktion gesagt, dass das bei mir eigentlich so ist, wenn ich jemanden habe, der genauso groß ist wie ich selber, ne, dann habe ich immer das Gefühl, als ob das wie ein kleiner Bruder für mich ist. Ja. Egal, ob der jetzt 15 Jahre älter ist als ich. Wie groß darf er denn sein? 2,20 Meter. Mein größter Freund war 2,06 Meter. 2,06 Meter, das ist natürlich dann schon... Und ich meine, je größere Füße und je größere Hände, also vor allem die Hände sind ausschlaggebend. Darf das andere auch ein bisschen größer sein? Och, das ist kein Problem, da kommen wir auch mit klar irgendwie. Also ich merke schon, du hast hohe Ansprüche und weißt genau, was du willst. Ne? Ja, nee, ja. Also was mich halt an den großen Händen auch so reizt, ist halt... dass der Gegensatz da ist, ne? Dass die halt irgendwie zupacken können und kraftvoll sind und auf der anderen Seite eben... Ich liebe auch Männer, die zupacken und kraftvoll sind. Ja. Liebe Katja, ich bedanke mich bei dir für den Anruf und wünsche dir alles Gute. Ciao, ja, danke, ciao. So, meine Lieben, das war aber eine flotte Sendung mit ganz vielen Menschen heute bei uns im Talkradio. In der Technik war Annette Bastian.